Topscores und Soundtracks. Die fabelhafte Welt der Filmmusik. Eine Sendung von Hans Strecker. Choose life. Choose a job. Choose a career. Choose a family. Choose a fucking big television. Choose washing machines, cars, compact displays and electrical tin openers. Trainspotting. Worte auf Musik, Bilder zum Rhythmus, ein Kultfilm. Die Musik zum Film oder der Film zur Musik. Alles funktioniert. Die Kinokasse klingelt und die Platte findet reißenden Absatz. Ein Riesengeschäft. Synergie auf höchstem Niveau. Seitdem versuchen alle, diesen Erfolg zu toppen. Ob 8 Mile, Herr der Ringe, Anatomie 2 oder Triple X, die Soundtrack-Fabrik, sie brummt. Und viele mischen mit. Filmproduzenten, Plattenbosse, Regisseure, Supervisor, Komponisten und Musiker. Zwischen Dramaturgie und Marketing, zwischen Kult und Kommerz, die Welt der Songs und Scores. Mit dabei John Barry, Komponist, Michael Beckmann, Supervisor, Jakob Clausen, Produzent, Manu Kurz, Komponist, Quentin Tarantino, Regisseur, Holger Vogt, Supervisor und Hans Zimmer, Komponist. Lust for Life, der Opener von Trainspotting. Der Soundtrack gilt als Meilenstein der Filmmusik. Meist wird er in einem Atemzug mit einem anderen epochalen Werk, Pulp Fiction, genannt. Der Film, der John Travolta rehabilitierte und aus dem Insider-Tipp Quentin Tarantino Everybody's Darling machte. Pulp Fiction ist ohne den Soundtrack undenkbar und die Musik spielt für Tarantino immer die erste Geige. It's one of the things I do when I'm starting a movie. Is, and I forget starting a movie, when I'm thinking about writing a film, when I have like an idea for a film, is what I'll do is I'll go through my record collection and just start playing songs. Trying to, like, basically, I guess in some ways, find the personality of the movie. Find the spirit of the movie. And then, boom, eventually, like, I'll hit, like, one, two, three songs. That like, you know, one song in particular, oh, this would be a great opening credit. Wenn ich die Idee für einen neuen Film oder ein neues Projekt habe, dann schaue ich mir zuerst meine Plattensammlung durch und höre mir einige Songs an. Ich tue das, um die Persönlichkeit und den Spirit meines Films herauszufinden. Und dann, bumm, erwischen mich ein, zwei, drei Songs. Ich denke mir bei dem einen, hey, das wäre eine gute Titelmelodie. Für mich ist die Titelmelodie enorm wichtig. Sie gibt dem Film seine Stimmung. Das ist wichtig. Ich überlege mir zuerst die Anfangs- und die Schlussmusik. Und wenn ich das habe, dann erst baue ich die Story. So bekomme ich den Charakter und den Rhythmus, den der Film haben soll. Wenn du zum Beispiel Missy Elou als Titelmelodie hast, es ist so intensiv. Es sagt dir, lehn dich zurück, du schaust dir einen ganz großen Jahrhundertfilm an. Es ist so laut und platzt heraus. Es sagt dir, wir sind groß. Having Missy Elou as your opening credits, it's just so intense, you know, it just says, you're watching an epic, you're watching this big old movie, just sit back, as you know, I mean, because it's so loud and blaring at you, you know, it's just like, actually, it throws down a gauntlet that the movie now has to live up to, because it's just saying, we're big. Die Musik macht Tarantinos Gangsterwelt erst vollkommen. Diese Mischung aus fiebrigem Vibrato-Surf-Sound, glamourösen Kitsch und pechschwarzem Soul. Hippes Zeug eben. Dass Soundtracks Big Business sind, ist nicht erst seit Pulp Fiction oder Trainspotting klar. Schon lange zuvor hat man sich in Hollywood einen Kopf um Filmmusik gemacht. Als Filme noch schwarz-weiß und die Guten noch so richtig gut waren, gab es schon Hits, die durch Filme richtig groß rauskamen. Wer erinnert sich nicht mehr? Ganz allein hat Gary Cooper alle Bösewichte umgelegt. Er steht in der Mitte des wie ausgestorbenen Westernstädtchens. Auf einmal stürmen Menschen aus den Häusern. Sie wollen ihn feiern. Grace Kelly, seine Frau, fällt ihm um den Hals. Schließlich haben sie vor ein paar Stunden geheiratet. Doch was macht Gary Cooper? Er schmeißt seinen Marshall-Stern weg, nimmt seine Grace, dreht sich um und geht. Die Kamera krant weg und Tex Ritter singt High Noon. Do not forsake me, oh my darling. On this our wedding day, do not forsake me, oh my darling. Wait long. I do not know what fate awaits me. I only know I must be brave. And I must face a man who hates me. A liar coward, a craven coward, a liar coward in my grave. Oh, to be torn twixt love and duty, supposing I lose my fair-haired beauty. Look at that big hand move along near in high noon. Made a vow while in state's prison, thought it would be my life or his. I'm not afraid of death, but oh, what will I do if you leave me? Do not forsake me, oh my darling. You made that promise as a bride. Do not forsake me, oh my darling. Although you're grieving, I can't be leaving. Now that I need you by my side. Wait long, wait long, wait long. Tex Ritters High Noon war auch die Blaupause für die komponierte Musik des gesamten Films, den Score. Oft gibt es zu einem Blockbuster gleich zwei Soundtracks. Eine Compilation mit Songs und den komponierten Score mit klassischem Orchester. Thank you. High Noon. Ebenfalls Country-Musik im Stile der 20er und 30er Jahre bietet der Soundtrack-Erfolg des Jahres 2002. Seit fast zwei Jahren ununterbrochen in den US-Billboard-Charts Oh Brother, Where Art Thou? Die Musikspur zu der Weltwirtschaftskrisen-Mississippi-Odyssee der Coen-Brüder. In constant sorrow. Man of Constant Sorrow. Musik aus dem Coen-Film Oh Brother, Where Art Thou? Marketingstrategen müssen sich die Zehennägel aufgerollt haben angesichts solch unhippen, kruden Songmaterials. Die Coen-Brüder liefen sich die Hacken ab, um ihren Soundtrack an eine Plattenfirma zu bringen. Niemand wollte ihn veröffentlichen. So gründeten sie ihr eigenes Label. Oh Brüder, wo wart ihr? Euch ging ein großer Fisch durch die Lappen. Über 5 Millionen Mal verkaufte sich diese Bluegrass-Compilation. Den Grammy und viele andere Preise gab's obendrauf. Und das ganz ohne Stars. Je berühmter ein Künstler, desto höher die Sync-Fees. Das sind Abgaben, die Filmproduzenten für die Nutzungsrechte an einem Song zahlen müssen. Dennoch gibt es keine Preislisten der Plattenfirma, was beispielsweise 2 Minuten Satisfaction kosten. Das letzte Wort hat immer der Künstler. Kontakte zu den Künstlern laufen meist über Supervisor. Die sind die Schlüsselfiguren im Soundtrack-Geschäft. Sie beraten die Regisseure, stellen Kontakte zu Plattenfirmen, Musikern und Score-Komponisten her und verhandeln über Sync-Rechte. Die Budgets der US-Musik-Supervisor sind enorm. Allein Martin Scorsese verwendet in Casino über 60 Fremdtitel und weitete das halbe Rolling Stones-Repertoire aus. Oliver Stone verheizte in Natural Born Killers über 40 Songs. Ein deutscher Supervisor schaut oft neidisch auf die amerikanischen Kollegen. So wie Michael Beckmann. Wir in Deutschland als Supervisor sind froh, wenn 3-4% vom Filmgesamtetat für Musik ausgegeben werden. Das heißt, so ein deutscher Kinofilm, der dann auch erfolgreich wird, kostet zwischen 5 und 10 Millionen Mark. Und wir haben dann so zwischen 150 und 400.000 Mark für Musik. Das hört sich zunächst mal viel an, aber davon wird der Filmkomponist bezahlt, da werden Songs geschrieben, da werden Rechte gekauft, der Supervisor bezahlt. Das ist nicht viel. In Hollywood reden wir von 6-8% Musikbudget an einem Film. Der Film kostet aber Minimum 50 Millionen. Das heißt, bei so einem Film wie Titanic hast du am Ende wirklich 2-3 Millionen Mark für Musik. Und da kriegt dann allein ein Hans Zimmer $500.000 und die ist er auch wert. Und dann kann man halt hingehen zu einer Céline Dion und sagen, jetzt mach mir mal ein Lied und das darf dann 500.000 Mark kosten. So viel kostet in Deutschland eine Platte inklusive Videos und Tournee. Das heißt, die haben viel, viel mehr Geld. Und aufs Geld muss Michael Beckmann immer sehen. Der freie Supervisor war einst Bassist der Rainbirds und kennt sich aus im Musikbusiness. Beckmann hat Lola Rent und einige Wim Wenders-Filme zum Klingen gebracht. Wichtig ist ihm vor allem ein stimmiges Konzept. Also wir fangen eigentlich fundamentaler an, nämlich meistens in Gesprächen mit Regisseur und Produzenten. Wo geht's überhaupt hin? Es ist auch einfach so, es ist nicht immer die Zauberformel, Songs in einen Film zu packen. Also es gibt gute Beispiele für stimmige Filme mit erfolgreicher Filmmusik. Ich sage jetzt mal Amelie zum Beispiel. Hat eine schöne Filmmusik, war ein erfolgreicher Film, hat einen erfolgreichen Soundtrack gehabt. Oder Gladiator, ein ganz anderes Beispiel, nur symphonische Musik. Oder Jenseits der Stille, nur klassische Musik. Und die findet auch ihre Käufer. Die fabelhafte Welt der Amelie ist seit fast einem Jahr in den deutschen LP-Charts. Weit vor Blade 2 oder Moulin Rouge. Die Musik von Jan Tiersen klingt zwar nicht unbedingt nach Megaseller, ist aber unverwechselbar und gab diesem Film sein französisch verschrobenes Flair. Die fabelhafte Welt der Amelie. Die Musik hat wie der Film ein ganz eigenes Gesicht. In seiner täglichen Arbeit sieht sich Beckmann eher selten mit solchen Konzepten konfrontiert. Er wird meistens dann zu Rate gezogen, wenn es um Fremdtitel geht. Welche Musikregisseure am allerliebsten hören, das kann Beckmann an einer Hand abzählen. Dann fühlt er sich zum Anwalt junger, unbekannter Musiker berufen und kann schon mal sauer werden. Oh Gott, warum denn die? Nur weil die gerade angesagt sind, bringt gar nichts für den Film, kostet aber 100.000 Mark. Warum nehmen wir nicht jetzt mal eine junge Band? Nehmt doch lieber, eben wenn es zu teuer wird, jemanden, der talentiert ist und gute Songs schreibt. Und der schreibt uns für die Szene einen Song, als dass wir einen Song darunter legen, den schon jeder kennt. Es soll wie Radiohead oder es soll wie Portishead sein. Ganz, ganz beliebte Musiken bei Filmregisseuren. Oder eben, wenn es um härtere Musik geht, es soll wie Guano Apes oder es soll eben wie Limp Bizkit sein oder wie Bloodhound Gang. Da gibt es dann schon auch so, weil auch Regisseure sind Musikkonsumenten, die haben dann so einen Geschmack. Und das kommt immer wieder vor und da sind dann leider alles Weltstars und in der Regel kann man sich diese Titel oft gar nicht leisten. Und dann schaut Beckmann oft in traurige Augen der Regieabteilung. Doch internationale Titel sind im deutschen Musikbudget kaum drin. Im Mutterland der Musikvermarktung werden ein Gutteil der Ausgaben wieder durch den CD-Verkauf eingespielt. Doch in Deutschland sind nicht nur die Budgets knapp, auch der CD-Verkauf ist schlapp. Holger Vogt, Supervisor und Musikmanager. Wenn jetzt so ein Filmsoundtrack manchmal 2.000, 3.000 Stück verkauft, das kommt in der Regel oft vor, dann kannst du damit nichts aufwiegen, was im Film drin ist. Ausnahmen sind wirklich jetzt Lola Rent über 100.000 oder 200.000. Also Erfolg wird ja schon gewertet, 10.000 bis 20.000 Exemplare mittlerweile. Soundtracks führen in Deutschland ein Schattendasein. Das hat auch einen simplen Grund. In den USA gibt es keine Sampler. Dieser Markt zwischen Kuschelrock, Sound of the 60s und Bravo-Hits wird dort von den Soundtracks bedient. So können Plattenfirmen ihren Backkatalog ausschlachten. Auch Inspired By Compilations treffen hier auf eine interessierte Käuferschaft. Inspired By heißt, dass die Musik zwar nicht in dem Film war, aber irgendwie auch dazu passen würde. Beim Soundtrack zu Mädchen, Mädchen wurde das auch hierzulande versucht. Das Projekt ging aber leider ziemlich baden und verkaufte nur 10.000 Stück. Von siebenstelligen Absatzzahlen kann Supervisor und Banana Fishbones Produzent Holger Vogt nur träumen. Umso erfreuter ist er, wenn es dann doch einmal klappt. So wie mit Raymond. In dem Film Mondscheintarif traten Raymond leibhaftig auf. Ein Hauch von Schleichwerbung wehte durch den Kinosaal und Verschwörungstheoretiker waren sich sicher. Hier hat die Plattenfirma ordentlich was hingeblättert. Holger Vogt, der den Kontakt vermittelte. Der Wunsch des Regisseurs stand am Anfang, eine Band mitspielen zu lassen. Und wir haben mehrere Künstler angefragt und Raymond war die kreativste Zelle, die darauf geantwortet hat. Die Plattenfirma hat sich da relativ zurückgehalten. Die fand es natürlich schon klasse, dass so eine Anfrage stattfand. Aber vor allem war das die Entscheidung der Band, die den Film gut fanden, die Story, den Regisseur, die Ideen dazu. Und das war eine kreative Entscheidung. Eine weitere erfolgreiche Raymond-Aktion konnte Vogt mit Be Angeled einfädeln, dem Jam & Spoon Remix eines Raymond-Songs und dem Titelsong zu dem Love Parade-Epos von Roman Kuhn. Bei der Gelegenheit brach eine eherne Hollywood-Regel, die da lautet: kein erfolgreicher Soundtrack ohne erfolgreichen Film. Be Angeled, der Film floppte fürchterlich. Be Angeled, der Song verkaufte sich großartig. Love is just a kiss away. kiss away. Love is just a kiss away. Unüberhörbar die Hommage an James-Bond-Musik. Ob das ein Versuch sein soll, sich mit den ganz Großen zu messen? Etwa Wim Wenders. Seine Soundtracks haben Hollywood-Niveau. Ob U2, Lou Reed, Tom Waits, The Eels, Ry Cooder oder DJ Shadow. Wenn Wenders einen Film macht, sind sie alle da. Wie das Wenders macht, sein Supervisor Beckmann weiß es. Bei Wenders ist es tatsächlich so, weil viele Musiker Fan von ihm sind und er auch mit ganz vielen Musikern im Laufe seiner langen Karriere zusammengearbeitet hat, da gehst du hin und sagst, wir möchten einen Song für einen Wenders-Film. Und dass das damals mit U2 geklappt hat, hang auch mit Wenders zusammen. Die haben exklusiv für diesen Film für uns 2 Songs aufgenommen. Aber Wenders, sag ich mal, ist eine Ausnahme. 2 U2-Songs exklusiv. Davon träumen deutsche Filmemacher. Selbst in Deutschland hoch angesehene Produzentenpersönlichkeiten wie Jakob Clausen von der Münchner Produktionsfirma Clausen und Wöbke hat es schwer. Erfolge wie 23, Crazy, Jenseits der Stille und Nach 5 im Urwald hat Clausen produziert. Unter seinem Schreibtisch türmen sich CDs und außerhalb seines Büros trifft man ihn am ehesten im Plattenladen an. Oft geht er wohl etwas bedrückt nach Hause, weil er sich einen US-Blockbuster angesehen hat. Musikfan Clausen sieht Monster-Soundtracks mit Star-Aufgebot für seine Firma kaum realisierbar. Casino war ja auch so ein Ding, ne? Du guckst dir den Film an oder hörst dir den Soundtrack an, da sind irgendwie 60 Fremdtitel. Da werde ich dann immer ganz neidisch und auch ein bisschen traurig, ganz ehrlich. Umso größer sind die Erfolgserlebnisse, wenn es dann doch mal klappt. Wie bei Was tun, wenn's brennt mit Radiohead, das war dann schon schön. Radiohead, No Surprises. Musik aus dem Film Was tun, wenn's brennt, die allerdings nicht auf dem Soundtrack enthalten ist. Die Band legt großen Wert darauf, dass Radiohead-Songs auch nur auf Radiohead-Platten zu finden sind. Stars dieser Größenordnung sind schwer zu kriegen. Der Regisseur Hans-Christian Schmidt wollte für seinen Film 23 unbedingt Child in Time von Deep Purple haben. Doch die Plattenfirma sagte nein. Als Clausen und sein Kompagnon Thomas Wöbke in einer Illustrierten ein Bild sahen, witterten sie Morgenluft. Auf diesem Foto war die leibhaftige Deep Purple Orgel John Law zu sehen. Er trug ein T-Shirt, auf dem 23 stand. Wenig später lief Wöbke Backstage bei Deep Purple auf und klärte die Syncrechte für Child in Time. Nicht der einzige Erfolg von Clausen und Wöbke. Unser größtes oder erfolgreichstes filmmusikalisches Erlebnis war Jenseits der Stille. Virgin verkauft den immer noch und alle Beteiligten profitieren noch davon, also die Komponisten wie wir als Produzenten und unsere Co-Produzenten, deutlich über 150.000, das ist schon sehr ordentlich. Zweite sehr erfolgreiche filmmusikalische Erfahrung war die Zusammenarbeit mit Echt bei Crazy. Da hat sich dann die Single zum Film, das war sozusagen mustergültig, wie das sowohl für die Band gut funktioniert hat, als auch für die Plattenfirma der Band, als auch für uns, heißt für den Film, da haben sich dann alle Kräfte, die sich die jeweiligen Partner entwickeln können, dann optimal gebündelt. Die Welt schaut rauf. doch jetzt tut's nicht mehr weh. Nee, jetzt tut's nicht mehr weh. Und alles bleibt stumm und kein Sturm kommt, auch wenn ich dich seh. Es ist vorbei, bei, bei Julimond. Es ist vorbei, es ist vorbei, bei, bei. Echt mit Rio Reisers Junimond ist ein Lehrstück, wie ein deutscher Soundtrack und Cross-Promotion laufen kann. Für die Romanverfilmung Crazy hatte man nicht lange überlegt, welche Band am besten passt. Echt waren gerade am Durchbruch und waren wie gemacht für eine junge deutsche Geschichte. Keiner weiß mehr genau, wer letztendlich die Idee zu dem Rio Reiser Remake hatte. Das Video lief 2 Wochen vor dem Filmstart an und promotete Crazy auf MTV und Viva. Der Film lief gut und die Leute kauften wiederum die Echt-Single. Das machte Mut. Klausen und Wöbke gründeten ein eigenes Label. Auf Zelloid kam der Soundtrack zur Hausbesetzerkomödie Was tun, wenn's brennt heraus. Mit dabei auch die Sterne oder die Fehlfarben. Paul ist tot, die Fehlfarben. Zurzeit sind sie übrigens wieder auf Reunion-Tour. Neben den Fehlfarben galt vor allem Duff als innovativste NDW-Band. Die wilde Aufbruchstimmung dieser Zeit ist das neueste Klausen- und Wöbke-Thema. Unter dem Titel Verschwende deine Jugend ist dieser Film gerade in Arbeit und wir freuen uns schon auf den NDW-Soundtrack-Sampler. Der Arbeitstitel Verschwende deine Jugend ist nicht zufällig derselbe wie der des Doku-Romans von Jürgen Teipel, der die Anfangsphase der Neuen Deutschen Welle sehr präzise aufzeichnete. Dieses Buch war das wichtigste Recherchetool zum Film. Eine waschechte Romanverfilmung war allerdings About the Boy, die zweite Nick Hornby-Verfilmung nach High Fidelity. Die Musik stammt von dem Mann mit der Mütze, Badly Drawn Boy. I want you to know that I know it's not easy. Ich habe meine Freundin gefragt, ob ich das wirklich machen soll. Und sie sagte nur, klar machst du das. Mach dir nicht so viele Gedanken darüber, was die Leute denken. Sie sieht die Dinge immer ein bisschen anders. Ich mache mir immer Sorgen, was die Leute denken. Aber dann dachte ich, dass es viel cooler ist, bei so einem Hollywood-Film mitzumachen, als beim Underground-Film. Denn genau das hätten die meisten doch bei meiner Erscheinung erwartet. That everybody would sort of expect from somebody like me that presents myself the way I do. When I was doing the music, I had to work on certain scenes for. Als ich an der Filmmusik gearbeitet habe, musste ich mir manche Szenen 25 Mal angucken. Aber es ist nie langweilig geworden. Hugh Grant spielt seine Rolle wirklich toll. Eigentlich trägt er den ganzen Film. Der ganze Film ist toll besetzt. Und für einen Hollywood-Film ist die Story wirklich sehr feinfühlig und einfach. Das fehlt ja den meisten Filmen. Hollywood-Film has got a lot of simple sentiments, which generally get missed in films. Don't wanna give, don't wanna steal. Don't wanna be anything I'm not. You take answers, I give questions, like some rolling monologue. Wanna be the one to say that today could be the day, a day to believe in what you know is what you know. I will take you as you are. Please accept me as I am. Find your Was uns der About the Boy Soundtrack anbietet, ist eine wunderschöne neue Badly Drawn Boy-Platte unter dem Motto Songs, Songs, Songs. Angesichts der Songflut, die uns auf der Soundtrack-Welle daherschwemmt, übersehen wir schnell eines. Soundtrack muss nicht nur die Song-Compilation mit möglichst kultigen aus dem Backkatalog sein. Renner unter den Soundtracks sind oft Scores, die eigens komponierte Filmmusik. Ob Gladiator, Amelie oder Jenseits der Stille, Score-Soundtracks sind im Trend. Manu Kurz ist ein gut gebuchter Filmkomponist. Er hat Filme wie Stadtgespräch und Schlaraffenland, aber auch den Tatort mit dem richtigen Sound versorgt. Das Zeitbudget ist je nach Projekt relativ variabel. Manu kennt die Schattenseiten, aber auch entspanntere Situationen. Du wirst beim einen Film schon vor der Drehbuchphase irgendwie quasi gebeten, die Musik für den Film zu machen. Und dann liest er erstmal das Drehbuch, dann quatschst du schon lange vor dem Dreh mit dem Regisseur. Dann gibst du ihm eventuell schon erste Layouts oder Themenvorschläge mit, die er mit ans Set nimmt. Und er dreht dann auch auf diese Musik. Oder es kommt so vor, dass man sehr spät in den Film mit reingenommen wird, wenn der Rohschnitt fertig ist. Mir ist es allerdings auch schon vorgekommen, dass ich erst nach dem Feinschnitt dazugenommen wurde. Und dann muss natürlich alles hoppla die hopp gehen. Und die haben schon ganz genaue Vorstellungen, die du dann umsetzen musst. Ja. Ab und zu ist es Dienstleistung, ab und zu kannst du dich wirklich sehr gut selber einbringen. Es ist immer unterschiedlich und ich fühle mich auch nicht irgendwie schlecht bei dem Gedanken, Dienstleister zu sein. Also das finde ich in Ordnung. Film ist einfach eine Art von Kunst, wo sehr viele Dienstleister in Anführungszeichen zusammenspielen, um wirklich ein Produkt rauszubekommen. Und da das Produkt aber nicht irgendwie irgendein Quatsch ist, sondern auch ein künstlerisches Produkt ist, kann sich jeder selber auch einbringen. Ja. Es kann sehr blöd laufen, dass von dir Sachen verlangt werden, die absoluter Mainstream sind oder fast schon billige Musik oder so. Aber selbst dann kannst du immer noch versuchen, auf eine Art und Weise speziell zu sein. Und das ist es dann, was dich auch irgendwie quasi durch den Job bringt. Ja. Manu Kurz, Musik aus der Tatortfolge und dahinter liegt New York. Für die ließ er eigens eine Jazz-Kombo einfliegen. Bei den Aufnahmen im Studio konnte er die Band auf einmal nicht mehr bremsen. Die Jungs, allesamt eingefleischte Jazzer, improvisierten drauf los, was das Blechzeug hielt. Dabei heraus kam eine Aufnahme, die die Tatortredaktion bewog, eine alte Regel zu brechen. Anstelle der klassischen Tatort-Schlussmelodie von Klaus Doldinger lief Manus Jazzmusik den ganzen Abspann lang. Der Großmeister der Vertonung krimineller Energie ist John Barry, der ungekrönte König der Agentenfilmmusik. Auch bei seinem letzten Kinofilm Enigma blieb er diesem Genre treu. Seine scharfen Twangle-Gitarren lösen automatisch Spannung aus und stets ist der Sound so strictly British wie Fish and Chips. Sein berühmtestes Werk ist eng mit einem Namen verbunden. Der Name ist Bond, James Bond. Auch die Entstehungsgeschichte des Bond-Themas wirkt wie ein Agentenfilm. I never saw the movie. I knew what I knew of Bond. I'd never read a James Bond book. Ich hatte den Bond-Film nicht gesehen und auch noch kein James-Bond-Buch gelesen. Ich hatte nur eine Zeitvorgabe von 2 Minuten 20. Ich werde das nie vergessen. Wir hatten unser Meeting am Samstagmorgen. Am Mittwoch drauf habe ich es im EMI-Studio aufgenommen und ihnen ein Tape gegeben. Dann habe ich mich zum Filmstart in die Schlange vor dem Kino gestellt und habe mir den Film angeschaut. Zunächst im Vorspann und über den ganzen Film hinweg. Immer wenn er »The Name is Bond« sagte, war das Thema zu hören. Und ich dachte nur, großartig. So in the opening titles. And then, every time throughout the movie, I'm Bond, my name's Bond, and you know. So I thought, oh, great. John Barry begann seine Karriere als Popmusiker und war da schon recht erfolgreich. Einer der derzeit wohl gefragtesten Hollywood-Komponisten begann ähnlich. I heard you on the wireless back in 52, lying awake intently tuning in on you. If I was young, it didn't stop you coming through. Video killed the radio star. in Frankfurt geboren, in München aufgewachsen, nach London ausgewandert, stand Hans Zimmer neben Trevor Horn bei den Buggles am Keyboard. Pearl Harbor, Hannibal, Gladiator, Thelma und Louise, König der Löwen und Rain Man sind nur einige Filme mit Hans Zimmer Score. Wenn man die Liste seiner Filme ansieht, fragt man sich, welchen Blockbuster hat Hans Zimmer nicht mit seiner Filmmusik versorgt? Besonders Ridley Scott schwört auf ihn. Auch bei seinem letzten Film, Black Hawk Down, ist Hans Zimmer dabei. Black Hawk Down erzählt die Geschichte eines gescheiterten US-Kommandoeinsatzes. Black Hawk Down wurde sehr kontrovers besprochen. Die einen sehen ihn als Antikriegsfilm, andere sehen in Black Hawk Down cinematografische Propaganda zum Irakfeldzug. Zumindest George Bush fand den Film großartig. Ob das für Black Hawk Down spricht? Ich wollte ihn eigentlich gar nicht machen, weil ich habe ja schon Kriegsfilme gemacht. Aber dann ist mir auf einmal aufgegangen, zum Beispiel Thin Red Line, Schmaler Grat. Ich meine, das ist ein wunderschöner Film, aber wer hat ihn schon gesehen? Und das ist auch so ein intellektuelles, philosophisches Gedicht eigentlich. Wer hat den gesehen? Liberalen und Pazifisten. Und das, ich meine, ich wollte eigentlich irgendwie finden, und auch für Ridley war das wichtig, wie können wir denn einen Film machen, der den Krieg wirklich so zeigt, wie er ist? Ich meine, da möchte ja dann keiner hin, Geld zum Krieg machen, aber da möchte wahrscheinlich auch keiner zu unserem Film kommen. Und wir haben eben so versucht, so eine Balance zu finden. Außerdem, was für mich wichtig war, weil wir das ja nicht ins Drehbuch kriegen konnten, diese afrikanische Seite auch. Ich meine, ich habe das ja schon oft gemacht, eben diese World-Music-Sache. Und zwar, das wird dann immer so schön, dann nehmen wir ein bisschen von meiner Kultur, ein bisschen von denen, ihren Kulturen, dann mischen wir das so zusammen und dann kommt irgendwie so ein Kompromissstück raus. Und ich habe gedacht, jetzt lasse ich doch jede Kultur ihre autonome Sache noch. Und wie wird das, wenn diese Kulturen so gegeneinander einfach prellen, wie so zwei Autos aufeinander prellen, ob da nicht doch was ganz Neues rauskommt. Und jeder darf seine Stimme behalten. برا برا نصفو الميدان هلك الأوراق برا برا النجوم تخدم كت الشمس برا برا مبقى خير لا سعادة ولا زهر برا برا مبقى السجرة سكتو للطيور برا برا مبقى ليلة نهار غير الظلمة برا برا جهنم مبقى الزين دم تسير برا برا غير الحيطان الحيطان واقفين برا برا الخوف الناس ساكتين برا برا الحزن البغض والزوارة برا برا الفست الحزن مبقى امان برا برا نشفو الودان هلكو بحورات برا برا النجوم تفاطر كت الشمس الحزن مبقى آمان Black Hawk Down. Ein spannender Soundtrack, nicht nur für Ethno-Fans und Dritte-Welt-Läden-Stammgäste. Der Soundtrack repräsentiert den afrikanischen Blickwinkel. Der Film blieb dies schuldig. Hans Zimmer kann sich auf jeden Fall keinen anderen Job vorstellen. Aber was soll ich mit meinem Leben sonst machen? Das ist aufregend. Ich meine, ich habe Glück. Ich liebe Filme, ich liebe Musik und ich liebe eben diese Menschen, mit denen ich arbeite. Und zum Beispiel, wenn man da so mit einem Jim Brooks sitzt oder mit einem Terrence Malick oder einem Ridley Scott, die geben einem immer Ideen. Ich meine, ich habe auch schon oft daneben gehauen und muss ganz wieder von vorne anfangen. Ich meine, der Zeitdruck hilft natürlich bei der Entscheidung dann dabei. Wir sind alle im selben Boot so ungefähr und das Boot sinkt meistens. Die Initialzündung für Hans Zimmer war natürlich auch ein Spielfilm. Als er Spiel mir das Lied vom Tod sah und Ennio Morricones Musik hörte, war ihm eines klar. Er will Filmkomponist werden. Damals hätte Hans Zimmer wohl nicht gedacht, dass er jemals Ennio Morricone persönlich kennenlernen würde. Noch eine Frage. Wofür sind Filmmusik und Filmkomponisten eigentlich da? Hans Zimmer weiß noch ein Anekdötchen. Der Ennio Morricone hat mir das vor Jahren erzählt, dass da beim Sergio Leone war das immer so, der hat immer den Sergio gefragt, ja, was ist denn, wie werden die Szenen? Und er sagt, weiß ich nicht. Also ich meine, ich bin der Regisseur, du bist der Komponist, das ist dein Job, mich zu inspirieren. Schreib mal die Musik erstmal zuerst. Das war der SWR-Dschungel, heute Topscores und Soundtracks, die fabelhafte Welt der Filmmusik. Eine Sendung von Hans Strecker, Sprecher Werner Hertel.